Gottes Wille. gar nicht finden. Da ist er. Er scheint ganz ohne Bewegung. Vielleicht ist er tot. Tot? Nein, Heini, er schläft. Wir müssen ihn benutzen, um gleich ans Werk gehen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Es ist unmöglich, seine Züge zu unterscheiden. Gott, steh mir bei, wenn er es ist. Hier unter diesen Trümmern ist die Zisterne, von der ich dir gesagt habe. Wir brauchen nicht viel zu graben, um an die Öffnung zu kommen. In die Haul, du stell dich hierher. Du zitterst. Fürchtest du dich? Oh nein, es ist nur so kalt hier. Zum Akkord im Arbeiten wird dir schon warm werden. Thank you. sagst du? Ja, er hat eben den Kopf in die Höhe gehoben. Ohne Zweifel wird er wieder 1000 Fragen an mich stellen. Ich muss allein mit ihm reden. Nun, ihr habt wieder ein wenig geruht. Wie fändet ich Ruhe? Diese Stimme, wenn ich nur einen Augenblick sein Gesicht sehen könnte. Werdet ihr immer bei meinen Klagen taub sein, harter Mann? Sagt mir endlich, wer ist Gouverneur dieses Gefängnisses? Gouverneur ist Don Pizarro. Pizarro! Oh, schick sobald als möglich nach Sevilla und Flafra nach Leonore Florestan und sagt, dass ich hier in Ketten liege. Es ist unmöglich, sag ich euch. Bin ich denn verdammt, hier mein Leben zu enden? So lasst mich nicht langsam verschmachten. Aus Barmherzigkeit gebt mir nur einen Tropfen Wasser. Alles, was ich euch anbieten kann, ist ein Restchen Wein für die Regierung. Wer ist das? Mein Schließer. Du bist ja so bewegt. Wer sollte es nicht sein? Ihr Aufrucker. Es ist wahr. Der Mensch hat so eine Stimme. Ja, sie dringt in die Tiefe des Herzens. Das geht nicht an. Ich sehe. Signal zu geben. Ist das der Vorbote meines Todes? Nein, nein, beruhige dich. Was du auch hören und sehen magst, vergiss nicht, dass es eine Vorsehung gibt. Ja, es gibt eine Vorsehung. Ist alles bereit? Ja, Herr, die Zisterne braucht nur geöffnet zu werden. Soll ich Ihnen die Ketten abnehmen? Bitte vom Stein los! Die Zeit rennt! Versperre! Soll erst wissen, wer ihm sein stolzes Herz verbleibt. Der Rache dunkel sei zu riechen. Sieh her, du hast mich nicht getäuscht. Pizarro, den du stürzen wolltest. Pizarro, den du fürsten zolltest. Wie du als Rächer, wie du als Rächer, als Herr. Thank you. Yeah. der Glocke, der Mitte, der für Wahrheit spricht, allen ohne Zeuge. Ein Freund, der Ton der Glocke. Gefesselt, gefesselt, bleich in ihr vor mir. Oh,